ich weiß, diese Zeit ist vorbei. Doch zum Abschied ein letzter Wunsch, sei mir erfüllt und du bist frei. Untergehen. Einmal noch schau ich zurück.